Moment! Die Uhr geht richtig. Jetzt hab ich sie fest. Was doch nicht so ein paar lumpige Kleider alles ausmachen. Meiner Treu, ich hab doch nicht mehr im Sinn gehabt, als mich mit meines Herrn Anzügen und Equipage ein wenig zu amüsieren, einen kleinen Spaß zu machen. Und jetzt soll dieses Späßchen gar mein großes Glück werden. Wer hätte das gedacht? Mir geht es wie dem ehrlichen Kohlenbrenner, der in den schwarzen Habitus eines Doktors fuhr. Wahrscheinlich wollte er auch gerne mal von allen Leuten gegrüßt werden. Aber was geschah? Er wurde durch diese Narretei ein wirklicher Doktor. Und was werde ich? Ein Kavalier vom Scheitel bis an die Ferse. Nun, diese jungen Frauenspersonen sind aber auch kokett wie läufige Pfauenweibchen. Allein, was will das schon besagen? Hauptsache ist, ich avanciere vom kleinen Gauner zum großen. Will sagen, zum vornehmen Kavalier. Wichtig dabei ist vor allem, dass ich bei diesem plötzlichen Avancement nicht aus der Rolle falle. Einen guten Anstand bewahre. Keine falsche Grimasse anbringe, so wie in gar nichts nach meinem vormaligen Metier. Ich ahne, verflixte Bart muss weg, sei es drum. Teufel auch. Gestern wäre mir beinahe ein ganz schiefes Unglück zugestoßen. Ich gebe den neuen Leuten, die ich für meinen Herrn gemietet habe, Order, die Kutsche anzuspannen. Vergesse dabei aber, dass ich doch jetzt der Herr bin und schwinge mich wie ein rechter Saltimbanco auf den Lakaienstand, anstatt in die Kutsche. Worauf der Kutscher zu lachen anfängt und mich fragt, wohin seine Hochwohlgeboren will. Was Wunder, dass ich rot wurde wie ein Esel, ließ ich den Kopf hängen, aber mein scharfer Verstand zog mich aus dieser peinlichen Dreckpfütze. Ich dachte, auf dem Wagenhimmel säße ein Hirschkäfer, sagte ich. Nun, gestern Abend war ich bei einer Assemblée. Sehr nobel alles, sehr vornehm. Na, ich muss doch lernen, wie ich mich in Hinkunft zu betragen habe, nicht wahr? Wichtig ist vor allem, edle Grimassen zu lernen. Einige wenigstens. So sah ich unter anderem einen wohlgeborenen Junker, der erst unlängst aus Paris zurückgekehrt ist. Ich kopierte ihn mit allerlei Vergnügen. Ausgenommen sein Reden, das ging durch die Nase. Durch die Riege, lieber teure Parfums, aber immerhin mag er zu diesen Nasentönen einen Grund gehabt haben. Denn er kam, wie schon gesagt, aus Paris. Was ich aber sonst an subtilen Artigkeiten von ihm gelernt habe, wird mir in nächster Zukunft aufs Trefflichste nützen. Sehen Sie hier bitte einige Exempel. Ah, après 8 heures. Beim leibhaftigen Kuckuck, was ist denn das für eine Figur? Der hat wohl einen Hauptsparren los. Hol mich der Teufel, das ist ja unser Hausknecht, der Arf. So hat ihn der Herr vom Land geschickt. Wenn bei uns am Land die Leute so anfangen, schickt man sie fürs Erste gleich in den Narrenturm. Aber hier in der Stadt scheint es ja zum guten Ton zu gehören, wenn man wie ein ausgefressener Hundefloh in der Gegend herumspringt. Ich werde mich ihm zwar zu erkennen geben, aber vorher will ich ihm doch noch einen kleinen Posten andrehen. Hier gehört's. Wer ist das, der da spricht? Ich selber. Was soll das heißen, ich selber? Was ist das für eine Antwort? Nun, ich selber, der Arf. Du musst mir ein rechter Kujon sein. Das höre ich sogleich aus deinem Namen heraus. Der bellt ja wie ein Hund. Le diable emporte moi. Pas d'où dans la France? Comment vous portez? Woher zu, wenn ich dir das sage? Oder verstehst du etwa nicht Französisch? Na, kein Maul voll. Italienisch? Noch weniger. Spanisch? Nichts zu machen. Oho, so bist du ein Ärger, ist eine stumme Bestie. Seht euch das einmal an. Es tut mir leid, mein ehrlicher Herr. Wie? Aber ehrlicher Herr nennst du mich? Von Fremden. Hund von einem. Wofür hältst du mich? Ich bin nicht ehrlich, ich bin wohlgeboren. Meinetwegen magst du deinesgleichen ehrlicher Mann titulieren, aber bei mir heißt das euer Wohlgeboren, verstanden? Vergebung, euer Wohlgeboren. Ich wusste nicht, dass euer Wohlgeboren nicht ehrlich sei. In meinem Stande ist das altmodisch und damit basta. Von wo kommst du überhaupt her, du Limmel? Und wem gehörst du zu? Ich diene einem jungen Kavalier namens Leander. Leander? Mon Dieu, wie kann dieser Flegel zu diesem Namen? Leander heiße ich. Ja, so ist euer Hochwohlgeboren auch ein Flegel. Weißt du überhaupt, was ein Flegel ist? Nun, genau gerade nicht, aber es muss ja was Vornehmes sein. Maßen euer Hochwohlgeboren ja sagen, dass ihr und mein Herr solche sind. Ein Glück, dass du es nicht weißt. Aber wie konnte dein Herr es unterstehen und meinen Namen zu usurpieren, sollte ich ihn eines Tages zu fassen kriegen, meiner Seele? Dann gibt es ein Malheur. Aber zuerst sollst du seine Kreatur... Euer Wohlgeborener Pflegel schont mein Leben. Ich bin nur sein Hausknecht. Aber er hat einen Diener hier in der Stadt. Und den will ich euch gern weisen. An dem könnt ihr euch viel besser reichen. Gut, wo? Wo ist er denn? Wie heißt er denn? Henrik heißt er. Aber Schuft stünde ihm als Namen viel besser an. Denn er ist der ärgste Tagedieb auf dieser schlechten Welt. Jetzt kennt er mich nicht mehr. Steh auf! Kennst du mich nicht? Ich bin doch der Nämliche, von dem du so Rühmliches zu berichten weißt. Das darf doch nicht wahr sein, dass dir doch dieser oder jener für die Angst, die ich ausgestanden habe. Schon gut, mein Lieber, ich soll dieser oder jener für die gute Nachrede nämlich, die du mir eben gehalten hast. Na und, eben habe ich etwa Unrecht? Bist du nicht der ärgste Spitzbube, der frei herumläuft? Wie kommst du dazu, so in unseres Herrn Kleidern herumzurennen? Aff, du bist doch ein armes Schwein. Arbeitest ein ganzes Jahr lang für lumpige 50 Reichstaler, nicht wahr? 50 Reichstaler? 50 heiße Teufel und nicht 50 Reichstaler verdiene ich. Deshalb sollst du noch heute Abend 50 Reichstaler verdienen. Gesetzt du willst eine gute Miene zum lustigen Spiel aufsetzen und mir meinem Vorhaben beistehen. Von wo beim Bratspieß willst du mir 50 Reichstaler schaffen und nicht stehlen? Ach. Wenn du meine Geschichte anhörst, wirst du das sogleich begreifen. Du weißt doch, dass Herr Leander mich vor 14 Tagen hierher in die Stadt geschickt hat, damit ich seinen Haushalt instand setze, eine neue Dienerschaft, deine Kutsche miete, sowie alles zum Besten bestelle. Denn die Braut soll in ein fein gemachtes Nest einziehen. Das weiß ich ja schon. Aber was ist denn das für ein Mädchen, das er heiraten will? Darüber weiß ich gerade so wenig wie du. Henrik, sagt er zu mir. Ich werde 14 Tage in der Stadt Hochzeit halten. Fahre sofort dahin und schaffe auch. Ich habe ein paar Diener angestellt, eine neue Kutsche gemietet, sowie alle Anstalten gemacht, um ihm ein Vergnügen zu bereiten. Aber wie ich mich so als unumschränkter Herr über Haus und Equipage sah, bekam ich Lust, mich selbst einmal als großer Kavalier aufzuführen. Es ist mir ein putzlustiger Einfall, muss ich sagen. Das kannst du, wahrhaftig, Arf. Stell dir vor, jeden Tag rullierte ich mit 10 Lakaien hinter mir in der Karosse durch die Stadt. Trug meines Herrn Kleider und nicht etwa die schlechtesten, sollst du denken. Doch hatte ich Ehrenwort nicht die mindeste Absicht damit, als meiner Lust ein wenig nachzugeben und zu fühlen, wie es ist, wenn man wohlgeboren heißt. Und was sagt der Kutscher und die Diener dazu? Ja, meinst du etwa, die wissen, dass ich nicht der Herr bin? Gib Acht, dass du dir da nicht eine Schlinge ans eigene Bein legst. Aber keine Angst, hör weiter zu. Hier, in diesem Haus, logiert ein fremdes Fräulein vom Land, die Lenora heißt und über die Maßen reich ist. Was sich auch an jeder denken kann, der sie sieht, denn sie treibt's Ärger als eine Prinzessin. Dieses besagte Fräulein nun hat mich mehrere Male bei meinen Ausfahrten in die Stadt gesehen und sich stracks, wie kann's bei meiner Vornehmheit auch anders sein, in mich unsterblich, ja wahnsinnig verliebt. Nicht genug damit, schickte sie auch gleich eine Kupplerin zu mir, um Zustand und Beschaffenheit meines Herzens zu erforschen, worauf ich natürlich diesen sofort zu verstehen gab, dass ich mit dem größten Vergnügen gesonnen sei, dem Fräulein die Hand zu einem ehelichen Bund zu reichen. Vermagst du nun zu begreifen, dass es mir ein leichtes Kinderspiel ist, dir 50 Reichstaler zu verehren? Vielleicht gebe ich dir noch ganze 50 drauf. Bist du tollendrasend, Henrik? Zum Teufel noch einmal! Du kannst an den Galgen kommen, wenn das herauskommt, was du mit einem jungen Mädchen in der Stadt herumkutschierst. Das ist Betrug. Betrug, Arf! Hör dir doch zuerst einmal die Umstände an. Nicht ich betrüge sie, sie betrügt sich selbst. Sagte ich dir noch nicht, dass ich von ihr keine Ruhe haben konnte. Ich habe nicht im Mindesten verlauten lassen, dass ich reich wäre oder von Rang. Ich habe einzig und allein gesagt, dass ich hier da in diesem Haus wohnte. Na, tue ich das etwa nicht. Sie läuft mir nach, nicht ich ihr. Das ist eine, die heiraten will und wenn es mit dem Teufel zugehen muss. Ich sage dir, die hat's auf die Mannsbilder so verflucht scharf, dass ich gewiss noch ein Hahnrei werde. Aber das soll nicht meine größte Sorge sein. Denn ich handle mir mit ihr so viel Wohlstand ein, dass ich meine Hörner werde mit Respekt und Anstand tragen können und obendrein noch ordentlich vergoldet dazu. Nicht übel, mein Bester. Aber nichtsdestoweniger betrügst du das Mädchen, denn du gibst ja vor, ein vornehmer Herr zu sein. Und das bist du nun einmal nicht. Oder wie? Arf, du kennst die Leute in dieser Stadt hier schlecht. Hätte ich bloß für jeden Spitzbuben, der dein Samt und Seiden herumläuft, einen Reichstaler. Ich sag dir's frei von der Leber weg, ich wäre ein steinreicher Mann. Und für mein Betragen habe ich niemand anderem als meinem eigenen Herrn Rechenschaft abzulegen. Warum zum Teufel auch fragt sie nicht nach? Warum erkundigt sie sich nicht über meinen Zivilstand? Was geht sie mir nicht vom Genick? Lieber Arf, ich kann dir einen Eid darauf geben, dass ich ihr nicht den mindesten Grund zu ihrer Vergafftheit gegeben habe. Sagt aber diese Kupplerin, deren sie sich bedient, dass sie gerade drum und dran sei, aus Liebe zu mir in der Luft zuzuspringen. Woraus ich entnehmen kann, dass es nichts anderes, denn meine höchst eigene Person ist, die sie sich in ihren tollen Kopf gesetzt hat. Glaube mir, an dieser Sache ist so gut wie keine Gefahr. Und ich werde so sicher wie nur etwas mein Glück kassieren. Wenn es so ist, dann mag's angehen. Das ist ja schon eine verflucht lustige Historie, Henrik. Und auf die sollst du, meine Hand drauf, deine 50 Reichstaler bekommen auf. Und zwar noch heute Abend. Für ein halbes Hunderttaler kann man einem Menschen schon dienen. Ja. Und was willst du, dass ich machen soll? Nun, ich verlange nicht mehr von dir, als dass du dich als mein Leibjäger ausgeben sollst. Ja. Und zu allem gute Miene machst. Also schön, mein lieber Jäger. Was hast du mir sonst noch an Aufträgen in der Stadt auszugeben? Ah, der Herr hat mich zu dir geschickt. Ich soll dir ausrichten. Du sollst alles auf das Schönste herrichten. Und er kommt heute noch her. Himmelkreuz-Sakrament, was sagst du mir da? Der Herr hat mich. Da muss ich mir wahrhaftig meine Wade nach vorne richten. Au. Gut ab. In einer Stunde, so ist bereits abgemacht, soll ich meiner verliebten Mademoiselle aufwarten. Bin ich dann bei ihr, erscheinst du plötzlich, machst eine anständige Reverenz und übergibst meinen Brief, verstanden? Und vergiss nicht, mich nur recht oft Herr Leander zu nennen. Herr Leander! Komm aber jetzt, wir wollen vorerst noch ein wenig nach Hause. Herr Leander! Komm! Ah, was ist, wenn unser Herr auf diese Narretei draufkommen soll? Er wird lachen! Oder meinst du etwa, dass mir unser Herr mein Glück missgönnt? Wäre ich nicht von seiner extremen Güte restlos überzeugt meiner Treue. Ich würde es nicht wagen, in dieses Abenteuer einzusteigen. Stracks! Ne! Voilà! Ich sehe ja niemanden, Magellona. Dann muss er just fortgegangen sein, denn meiner Treue eben habe ich ihn noch gesehen. Hier hat er gestanden. Ich bin deshalb zu dir hereingelaufen. Liebste Magellona, setz ihm sofort nach. Vielleicht wollte er zu uns und konnte nicht herein. Nein, das hätte keinen Zweck. Alles mit Maß und Ziel, Pernilla. Je besser du Haltung bewahrst, desto eher hast du ihn beim Kragen. Er kommt sicherlich um die Zeit, die er mir angegeben hat, nämlich um 10 Uhr Vormittag. Es ist noch nicht einmal 9, mein Schätzchen. Aber jetzt, Magellona, musst du mir ganz genau mit allen Einzelheiten erzählen, wie du deinen Auftrag ausgeführt hast. Ich habe meinen Auftrag mit dem größten Geschick ausgeführt, Pernilla. Und du kannst dich glücklich schätzen, dass du so schnell die Leiter hochklettern wirst. Wenige noch sind nur hurtig vom Dienstmädchen zur gnädigen Frau und in den angenehmsten Wohlstand gestiegen. Dein Zukünftiger ist zwar ein arger Hirnadler allein, wenn man seinen Reichtum betrachtet, ein Zuckerhut in echtem Goldpapier. Du hast recht, je verrückter, desto besser. Und das um zweierlei Ursachen willen. Erstens, wenn mein wirklicher Stand und die Nichtigkeit meines Vermögens sichtbar wird, werden die Leute in der Stadt kaum meine Intrige zürnen, sondern es wird allgemein heißen, Recht hat ihm geschehen, dem Hans Narren, der hat es nicht besser verdient. Zweitens kann mir aber auch seine Narrheit bei allerlei sich ergebenden Gelegenheiten von großem Nutzen sein. Ein Frauenzimmer, das nach einem klugen Mann sucht, weiß bei Gott nicht, wie man sein eigenes Interesse wahrt, habe ich dagegen. Einen verrückten Laffen zum Mann, so bin ich der Herr im Haus und er führt seinen Titel bloß nach außen hin. Uns geht es um nichts anderes als ums Herrschen, was ja doch bei einem klugen Mann nur mit viel Mühe und endlosen Intrigen zu erreichen ist. Bei solchen Vögeln versprechen wir am ersten Tag der Ehe unsere bedingungslose Untertänigkeit, ziehen aber am nächsten Morgen einen Strich unter dieses Gelübde, haben am dritten eine Hand bereits in der Regierung, doch am vierten schwingen wir schon unumschränkt das häusliche Zepter und das alles ehe eine kleine Woche vorbei ist. Daran gibt's nichts zu rütteln, Pernilatten. Ach, wäre mein süßer Goldleander nicht so verrückt gewesen, wie er war, so hätte ich, eine modeste Kammerzofe, nie gewagt, ein derartiges Abenteuer einzugehen. Wie ich aber hörte, dass der gute Junker ein derartiger harsche List wäre, dachte ich, hier kann's niemals schief gehen, zog meiner Herrin schönste Kleider an und spielte die vornehme Dame, wozu mir außerdem noch das Haus und die Möblage des Fräuleins die außerordentlichsten Dienste leisten. Wann denkst du, dass deine Herrin in die Stadt zurückkommt? Tja, entweder heute Abend oder auch morgen, denn ich habe Auftrag, heute alles in bester Ordnung zu halten. Kommt sie nun schon vor meiner Heirat? Ach, so will ich ja alles rein von der Leber weggestehen. Ich bin sicher, dass sie mir wegen der Kleider und all dem anderen nicht zürnen wird. Erfährt sie nur, dass ich dadurch mein großes Glück mache? Eher meine ich, wird sie mir dabei helfen. Aber jetzt, Babylona, erzähl doch schon, wie du deinen Auftrag ausgefüllt hast. Oh, wenn du wüsstest, mit welchen Finten ich ihm gekommen bin. Also erzähl sie schon, ich platze vor Neugier. Hör zu! Ich beschaffte mir zwei schöne Stücke Brokat, ging in sein Haus und fragte einen Lakaien, ob sein Herr da sei. Ehe dieser noch antworten konnte, tanzte der wackere Helleander die Treppen herunter. Ich fragte ihn, ob er meinen Brokat kaufen wolle. Dieser sei, so fügte ich bei, aus einem vornehmen Nachlass und dabei trotzdem nicht teuer. Wie wir nun so mitten im Falschen sind, sage ich, ah, mein wohlgeborener Herr, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr nicht so mit mir feilschen, denn ihr verliert damit nur die Zeit, gleich gegenüber euer großes Glück zu machen. Wie das, meint er. Nun sage ich, gegenüber eures Hauses wohnt ein schönes, wie auch vornehmes Fräulein. Apropos, fällt er mir ins Wort. Ich habe schon längst gemerkt, dass mir euer besagtes Fräulein die freundlichsten Blicke durch die Gardinen zuwirft. Kennt ihr sie etwa? Ja, freilich, sage ich. Habe ich nicht täglich in ihrem Hause zu tun. Das Fräulein ist erst vor kurzem vom Lande gekommen und erwartet ihren Vater um den ersten herum. Ha! Ruft er. Gesteht mir die Wahrheit. Sagt mir's ehrlich. Hat dieses Fräulein vielleicht ein Auge auf mich geworfen? Ich meine gar, sie hätte mir einmal 2 bis 3 Kusshändchen zugeworfen. So merkte, wie es um ihn stand, begann ich ihm die ganze Sache zu erklären und er versprach, heute um 10 Uhr bei euch seine Aufwartung zu machen. Das ist großartig! Und Babylona, jetzt müssen wir es aber unbedingt so einrichten, dass er schon heute zubeißt, denn ich fürchte, es könnte jemand vom Land kommen, der mich kennt und alles verpfuscht. Weißt du, wer der Bräutigam deines Fräuleins sein wird? Davon habe ich meine Treue nicht die leiseste Ahnung. Als wir zum letzten Mal hier in der Stadt waren, wurde ich krank und das Fräulein fuhr alleine aufs Land zurück. Aber da ich wieder gesund war und eben im Begriffe stand, nachzureisen, kam Post, dass ich hier bleiben sollte. Das Fräulein hätte sich inzwischen verlobt. Ja, und deswegen müsse in der Stadtwohnung alles in bester Ordnung sein. Aber was ist denn das für ein Jagdmeister? Wahrscheinlich dem Herrn Leander seiner. Och, wohlgeborene Demoiselle. Halali! Reverenz. Ich weiß nicht, ob die Demoiselle mich kennen. Oh, ich tu's nicht. Hasenschröck! Mein Name ist Hasenschröck. Ich bin der unwürdige Leib- und Hofjäger meines Herrn, der, wie ihr wisst, nebenan logiert und er lässt euch durch mich seine untertänigste Reputation vermelden und durch mich ausrichten, dass er es als die größte Ehre der Welt ansehen würde, gestatten ihm euer Hochwohlgeboren seine Aufwartung. Er soll mir ganz herzlich willkommen sein. Aber ich bitte euch, mein guter Leibjäger, was für eine Art Mensch ist euer Herr? Mein Herr? Ja, das ist euch ein gar kostbarer Mensch. Ich will euch sagen, der ist euch kapabel, ein Zwei-Schilling-Stück abzuschießen. Er hat auch eine Flinte. Was heißt eine, deren Sechse hat er? Und die sprechen alle Sprachen. So ist er ein so großer Liebhaber der Jagd. Das will man meinen. Das will man meinen. Und unsere Hasen und Hirsche bekommen das auch auf das Trefflichste zu spüren. Es vergeht ja kein Tag, wo er sie nicht auf das Grausamste umzüngelt und ihnen den Boden heiß macht, als wäre eine Pfanne zum Eierbraten. Ich weiß nicht, ob euer Hochwohlgeboren schon wissen, dass ihm der Feuerfax, sein bester Spürhund, gestorben ist. Meiner Treu, nein. Meiner Treu, ja. Und jetzt ist er tot und begraben. Und mein Herr trauerte so um ihn, als sei ihm der eigene Bruder eingegangen. Er war aber auch ein ordentliches Biest, der Feuerfax, wenn man einen so herrschaftlichen Hund so nennen darf. Aber weiß der Geiger, was der in sich hatte? Aber bekam der einmal so einen Hasen beim Kragen zu fassen, dann biss der euch so behend zu, dass man gar keinen Biss merkte. So schnell war der Feuerfass. Ich bin keine Häsin, Leibjäger. Ist dein Herr ein Junggeselle oder war er schon einmal verheiratet? Verheiratet? Oh nein! Sein Herr Papa wollte ihn zwar hier und da irgendwo immer anbringen, aber er wollte nicht. Es war ihm stets daran gelegen, nur eine zu heiraten, die von Herzen zugetan wäre. Und nun ist er von eurer hochwohlgeborenen Person so enriviert, dass es... Und nun, dass es nur so knallt durch Feld und Wald. Halleluja! Wirklich? Auch ich kann nicht leugnen, dass mir seine Person vor allen bisher Gesehenen am besten zu Gesicht steht. Ich vermag es gar nicht zu sagen, wie viel unruhige Nächte ich schon seinetwegen verbracht habe. Mademoiselle, ich kann euch als Mann dafür einstehen, dass ihr mit ihm in keiner Weise betrogen sein werdet. Potzpulver. Der hat euch da zwei so Dinge anhängen, dass es schon gar keine Langeweile geben kann. Und hätte eine in unserem Landkreis etwas Ähnliches, ich sage euch wahrhaftig, mein Herr würde sich alles sägen lassen vor Ärger. Wetten, euer Hochwohlgeboren, ihr setzt fürs Erste gleich einmal Drillinge in die Welt. Ja, warum denn auch nicht? So, jetzt will ich aber meine Beine über die Achsel nehmen und eure Antwort ausrichten. Oh, Feuerfax. Strax. Je verrückter er ist, desto besser fahre ich bei dieser Heirat. Und desto leichter kann ich ihn auch in meine Krallen bekommen. Heißt es nicht, dass man bereits am Hahn die Flinte kennt? Man konnte an diesem Jäger genau seinen Helm heraushören. Ich meine, er wird wohl nicht der Schlechteste sein. Wäre er artig und poliert, könnte ich ihn später gewiss nicht so gut gebrauchen. Schau, da kommt er zweifellos angetänzelt. Hör zu, Stoffel! Sollte eine Message von der Residenz kommen, so sag, dass ich nicht daheim wäre, sondern anderswo wichtigst engagiert. Und ich könnte heute nicht kommen. Compris, Schurke? Verzeiht, Monsieur. Verzeiht, Monsieur, aber es ist wahrhaftig die Schuld, diese verfluchten Lakaien, dass ich euch so lange im Stich lassen musste. 100.000 Verdrüsslichkeiten hat man mit diesem Lumpenvolk von Bediensteten. Ja, dumm sind sie, wie die schlimmsten Viecher. Und wär's nicht aus Respekt vor der gnädigsten Demoiselle, meiner Seele, ich ließe sie gleich auf der Stelle von meinem Leibjäger aufhängen. Oh, Monsieur, Pardonniert sie um meinetwillen? Um euretwillen, gnädigste Demoiselle, tu ich pardieu alles, was die gnädigste Demoiselle wünschte. Apropos, mon cher, ich komme just wegen einer kleinen Dieberei, die ihr an mir begangen habt. Wie? Ich sollte euch gestohlen haben? Ach ja, ihr stahlt mein Herz. Ach, Monsieur, was soll da erst ich sagen? Ich habe wohl den nämlichen Prozess mit euch zu führen und, obschon ich weiß, dass dies wieder die weibliche Bescheidenheit streitet, so etwas zu gestehen, muss ich euch dennoch sagen. Oh, wie soll ich noch weitersprechen, wo mir doch mein Herz schon oben im Halse steckt? Kanaille! Kanaille, mein Name! Wenn ich die letzten 3 Tage ein Auge zugetan habe und das alles um euretwillen, schönste Demoiselle. Allerherzigste, Monsieur! Mir ist es nicht um ein Härchen besser ergangen, denn die scharfen Pfeile eurer Augen sind mir in die innerste Kammer meines Herzens gedrungen. Ach, pardieu, das war aber schön gesagt. Da firma vorher muss ich euch, ob ich darf oder nicht, einen Kuss geben. Ah! Hörst du, schönste Demoiselle, mein bester Papa hat beschlossen, mich mit einem vornehmen Fräulein vom Lande zu verheiraten, aber ich ließe mich auf das Grausamste halbieren, ja, selbst auf Hackfleisch tranchieren, ehe ich mich dazu bequemen sollte, und euch, mon cher, wieder zu verlassen. Himmel, ist es denn möglich? Ich bin meiner Treu in der nämlichen Desperation, aber dennoch, nichts als der Tod soll uns scheiden. Wohlan, so reiche ich euch hier meine Hände auf ewige Huld und Treue. Hier die meinigen. Niemals will ich mich von einem anderen zwingen lassen. Aber wollt ihr nicht ein wenig hereinkommen und mein Mobiliar ansehen? Aber doch, meine Herzliebste. Jetzt klebt er, der goldene Vogel. Himmel, wenn doch nur alles noch vor Ankunft des gnädigen Fräuleins gut abgeschlossen würde, daran liegt ja der Haken. Pernilla hat mir ganze 400 Reichstaler versprochen, eine hübsche Summe für meine Mühe. Aber jetzt will ich doch hinein, um zu sehen, was die beiden anstellen. Ich glaube gar, die nehmen einen süßen Vorschuss auf die Ehe. Superb, Magellona, superb. Merci. Hendrik! Jetzt bist du oben auf! Sie ist mir doch, weiß Gott, ich schäme mich nicht einmal. Ein Mädchen unter Tausenden. Außerdem komme ich so ganz von ungefähr zu einem Wohlstand, den ich mir mein ganzes Leben nicht erträumt hätte. Naja, gar so anders als ein gewöhnliches Mädchen war sie wieder nicht, aber was schert mich das? Außerdem war sie verteufelt kokett dabei. Aber wahrscheinlich ist das das Vornehme an der Sache. Henrik, so ein ausgehungerter Hund, wie du's bist, weiß schon, was er mit dem ganzen Geld anfangen wird. Ausstaffiert sind diese Zimmer wie bei einer Gräfin. Sollte mir jetzt einer kommen und mir für meinen Wohlstand eine halbe Tonne Gold anbieten, ma foi, ich ließe ihn vom Hausknecht hinauswerfen. Verschwinde! Und jetzt ist sie in ihr geheimes Kabinett, um sich andere Kleider anzulegen. Denn so sagt sie, sie wechselte ihre seidenen Hüllen 2-mal per Stunde. Etwas albern, muss ich schon sagen. Aber wer es hat, hat es eben. Umso besser für dich. Ja, und jetzt sagen wir schon, wie die ältesten Verlobten, du zueinander. Da kommt sie ja schon, in einer überprächtigen Adrienne. Verzeihung, mein Herz, habe ich dich lange warten lassen. Wie gefällt dir meine neue Adrienne? Recht galant, mein artiges Perlhühnchen, recht galant. Meine Schwester, die Demoiselle Ficke, hat eine gleiche aus demselben Stoff. Ah, das ist vollkommen das gleiche Material. Und ich will ein Schinderhund sein, wenn's nicht so ist. Ja, was hast du für die Elle gegeben, mein Sirupskrügelchen? Du wirst doch nicht denken, dass ich das weiß, oder wie? Wenn mein Kammermädchen heimkommt, können wir es wohl erfahren. Aber hast du viele Geschwister, mein Engelsmann? Ein Stück nur, und das ist deine Schwester. Aber die bittet nichts von Vermögen, denn das fällt zur Gänze mir zu. Sie nimmt nur einiges Bargeld und Juwelen. Ja, ja. Sieh da, sieh da. Ist das nicht der wackere Hasenschreck? Der wackere Hasenschreck. Mein guter Leibjäger, was Neues, Hasenschreck? Ein Brief vom Land für den wohlgeborenen Herrn Junker. Ah, wohl von meinem Herrn Vater, von meinem Papa, wie ich stets zu sagen pflege. Er schreibt mir immer auf Französisch oder Italienisch. Verstehst du Französisch, mein Seelchen? Ich mochte diese Sprache schon von zartester Jugend an nicht leiden und außerdem ist der heutige Tag so allgemein. Umso besser. Wir wollen einmal sehen, was er mir schreibt, der alte Herr. Vous plaît-il dans la France? Comment à Paris, à cette heure, ressemble-t-on pas? Ah, habe ich nicht gedacht, dass es was Neues gibt. Ich muss so gleich weiterlesen. Rencole la vie, porto et ferme la porte. Rien ne va plus. Diantre, ich werde toll weiter. Diable m'emporte. 55 soldi. Voulez-vous dormir avec moi? Nominativus, genitivus, stativus, s'en fout, comme chien. Et rapport autrement. Porco Dio, Santa Rostia, bestialement, espressissimo. Mein Kopf, welch verfluchter Brief, welche Hiobsbotschaft. Was ist dir, mein halbes Herz? Ach, man möchte von Sinnen werden. Er droht mir. Er will mich zwingen. Hast du nicht den Schluss gehört? Autrement, porco Dio, Santa Rostia, bestialement, espressissimo. Aber sei es drum, ich will mich nicht durch Hass versündigen. Sag mir doch, was es gibt, mein Schnäuzchen. Sollte wirklich alles fehlschlagen, habe ich ja noch meiner Mutter Erbteil. Zwei Herrensitze. Mein Balsambüchschen, so sag doch schon, dass es gibt. Er ist mein leiblicher Papa, mein Erzeuger, dem ich allen nötigen Respekt schulde, aber dennoch der Teufel soll ihn holen. Mein liebster Engel, was hat er denn geschrien? Er sollte wohl, Pardieu, wissen, dass ich, Le Diable Apportement, aus den Kinderschuhen heraus bin. Ach, so verbirg's doch nicht länger vor mir, mein Goldfischchen. Der Schlag soll mich treffen, wenn das nicht die Intriguen meines Schwesterchens, des Fräulein Ficke sind. Eine Kanaille, eine Bestie will ich sein, wenn es nicht so ist. Was für Intrigen, so sprich doch schon, du machst mir Angst. Aber bist du Masseur, so will ich dir wohl zeigen, dass ich mon frère bin, du petite Kanaille. Sag mir's, meine verzuckerte Seele, oder ich sterbe augenblicklich. Gut. Bon. Weißt du, was das ist, meine herzliebe Rosenpuppe? Ein Brief von meinem Papa. Und er schreibt mir darin, dass er mit tiefster Trauer erfahren habe, ich triebe mich in der Stadt herum und schnitte einem Frauenzimmer die Cour, pardieu. Als ob ich etwa nicht alt genug wäre, um zu wissen, was ich zu tun und zu lassen habe. In solchen Dingen frage ich niemand anderen als mein eigenes Herz um Rat. Ja, das meine ich auch. Ja, und das mir einem Kerl, der alt genug ist, sich wöchentlich dreimal rasieren zu lassen, wenn ich wollte. Ja, ich glaube, es ist mein einziger Schatz, aber was schreibt er weiter? Warum bist du so wütend? Ja, das mir einem Menschen, der Französisch und Italienisch in Wort und Schrift wie seine eigene Muttersprache nicht beherrscht, pardieu. Da sollte ich vielleicht nicht wissen, was ich zu tun habe, aber du sollst eine lange Nase gedreht bekommen, mon cher Papa. Ja, aber was hat er denn mit dir vor, dein Papa? Weißt du, für gewöhnlich ist er ja gut, aber er hat sich eben wieder einmal bereden lassen. Es ist unbeschreiblich, was meine Schwester, das Fräulein Ficke, alles zustande bringen mag. Ah, die hat Finten, sag ich dir. Was für Finten? Aber das sollte nicht viel nützen, mein sauberes Fräulein Schwester Ficke. Ich habe genug Freunde und Gönner bei Hof. Und selbst der König hat neulich beim Essen ganz laut über den Tisch gerufen. Sagt, wer ist denn dieser außerordentliche junge Mann? Damit hat er mich gemeint. Das muss ich wohl nicht extra dazu sagen. Dazu, meine seidene Puppe, mein bester Papa hat beschlossen, mich mit einem vornehmen Fräulein vom Lande zu verheiraten und will, dass ich mit ihr am ersten die Hochzeit halte. Mon Dieu! Hasenschreck! Mich packt die Ohnmacht. Ja, aber fass dich, mein Hühnchen! Dieser väterliche Vorsatz soll in Ewigkeit unausgeführt bleiben. Aber um ganz sicher zu gehen, wollen wir beide noch heute Hochzeit halten. Ja! Das ist die einzige Möglichkeit, mein Hälschen. Häschen, Hasenschreck, Hasenschreck! Sacramentissimo Tarantula Scorpione di Emmale Concorso Dividente Fragmenti 5.000. Hast du verstanden? Monte Caputo al Rasante al Levante! Was nun? Ich gab soeben meinem Leibjäger Auftrag, zu mir nach Hause zu gehen und die Partie durch irgendein Geschwätz zu verzögern. Einen Brief bekommt er ebenfalls mit, worin ich meinem Papa vermelde, dass er mit seinem väterlichen Vorsatz niemals eins sein würde. Tue aber von unserer heutigen Vermählung keine Erwähnung, maßen mir sonst der Alte noch diesen Abend auf den Buckel steigen würde. Ja, das ist gut so. Wir müssen schweigen. Mein Alabasterengel, ich würde dir ja eine Masse Präsente verehren. Allein die Kürze der Zeit verhindert mich. Denk doch nicht jetzt an solche Kleinigkeiten. Zuerst die Heirat und dann alles andere. Ich will dir aber immerhin diesen Ring als Versicherung meiner Liebe verpfänden. Bewahre ihn, den kleinen Reif mit meinem Siegel. Er sollte meine Liebe künden. Nun, so will ich dir auch etwas geben. Hier, es ist mein Contrefait in Miniatur. Gefällt es dir nicht? Gewiss, gewiss doch. Es gleicht dir gar nicht sehr, mein Stern. Nein, ja, das ist wohl wahr, aber ich habe bereits bei einem besseren Maler ein neues bestellt. Ja, sei es drum, als dann komme ich um Punkt 4 Uhr zu unserer Kopulation her. Ich werde alles vorbereitet halten. Adieu denn, mein Zwergenfrauchen. Adieu, mein Erzengelchen. Adieu, mon cher. Magalona, was meinst du? Habe ich das Spiel in der Hand oder nicht? Doch, hoffentlich kommt bis 4 Uhr nur nichts dazwischen. Aber was war das für ein Bild, das du ihm gabst? Mademoiselle Lenoras Contrefait, was sonst? Bist du wild und toll, Pernilla, wie kannst du das wagen? Wenn Mademoiselle alles erfährt, so wird sie gewiss nicht zornig werden. Eher wird sie herzhaft lachen und mir zu meinem Glück gratulieren. Komm, Magalona, lass uns gehen und Anstalten für sein Kommen treffen. Du bekommst doch sicher alles, was ich dir versprochen habe. Man seiner Lebtage schon sowas gehört. Man spielt ja hier dieselbe Geschichte wie mit Amphitryon. Meine Dienerschaft, und das ist wohl ein starkes Stück, hält mich für einen, der an der Leimstange hängt. Ich gebe ihnen Order und sie entgegnen mir, dass ich ihnen nichts zu befehlen hätte. Ich frage nach einem meiner Lakaien und da heißt es, er sei eben eine halbe Stunde mit seinem Herrn aus dem Haus gegangen. Ich sage ihnen, dass ich der Herr im Haus sei. Und was antworten Sie mir, diese Kanaillen? Nicht in diesem, vielleicht in einem anderen. Werde ich wütend, so weisen Sie mir die Türe und drohen mit Ihrem Herrn. Ich kann, und stellte ich mich dabei auf den Kopf, aus diesem verfluchten Narrenbetrieb nicht im geringsten klug werden. Mein Leben ist da höre ich ja Arf, meinen dummen Hausknecht. Heida! Arf! Wer ruft mich denn da? Heida! Mein Herr, willkommen vom Lande. Es ist lieb von dir, dass du mich wenigstens noch erkennst. Warum sollte ich denn meinen Herrn nicht erkennen? Nun, ich vermeinte wahrhaftig schon, dass ich verwandelt sei. Oder wenigstens, dass ins falsche Haus ich geraten wäre. Hör zu, Arf, wohne ich in diesem Haus oder nicht? Ja, aber natürlich, wo denn sonst? Aber warum fragt mich das der Herr? Als ich ins Haus kam, so wollte mich keiner ernst nehmen. Aber alle von den neuen Leuten, die Henrik während meiner Abwesenheit gemietet hat, sagten, dass ihr Herr ausgegangen sei. Was Teufel soll dieses unsinnige Gaukelspiel? Wo übrigens ist Henrik? Das weiß ich auch nicht. Ich habe ihn ja auch erst einmal gesehen und das war, als ich vom Lande kam. Er wies mich an für meinen Herrn. Einige Besorgungen zu machen. Wenn ich diesen Burschen doch auftreiben möchte, um zu hören, was hier eigentlich vorgegangen ist. Das ist doch wahrhaft das nagelnärrischeste Zeug von der Welt. Wo lungert er denn immer herum, wenn er sich in der Stadt aufhält? Meistens unten an der Ecke in Rabels Keller. Aber ich fürchte, dass er dort jetzt hockt und voll ist wie eine Kanone. Also soll ihn der Blitz treffen. Spring so gleich hin und sieh zu, ob du ihn finden kannst. Im Rabel? Ja! Das ist gewiss das Haus meines Schwiegervaters. Ich will einmal hinein und nachsehen, ob man schon gekommen ist. Wie? Was soll das? Da kommt ja ein fremder Kavalier heraus. Was hat denn dieser Kerl da drinnen zu suchen gehabt? Adieu, meine Zuckertaube. Auf Wiedersehen, Monsieur. Lass dir nicht dein Zeitchen zu lange werden, mein Lilienwurzelchen. Vergiss nicht, dass um 4 alles fertig sein soll, mein Engelspopoken. Ja! Was soll dieser babylonische Narrenton? Das wird ja schlimmer und ärger. Verliebt wie eine Maus ist sie, das süße Honigtröpfchen. Hört, mein Herr, was habt ihr in diesem Haus da zu bestellen? Ihr tut ja, als hättet ihr geradezu einen Schatz oder Engel drinnen. Ma foi! Mir scheint, dieses Gesicht kenne ich von wo. Ach, mein Herr, ich bitte untertänigst um Verzeihung, aber... Was aber? Das wird immer schöner und hübscher. Henrik! Wie ein Henkers Namen, wie kommst du in meine teuersten Kleider? Ich bitte euch untertänigst, teuerster Herr, aber missgönnt mir nicht meinen kommenden Wohlstand. Denn ich habe in diesem Haus soeben ein Glück gemacht. Das, Bursche, und mit wem? Mit einem vornehmen Fräulein vom Landherr. Lenora heißt sie. Lenora? Und in diesem Hause wohnt sie? Halten zu Gnaden, ja. Und es ist dies das Haus ihres Herrn Papa. Hör zu, mein Sohn. Wenn du mich jetzt so harcelieren willst, bist du ein toter Mann. Aber Barmherzigkeit, Herr Leander. Schlingel! Ich spalte dir augenblicks den Schädel, wenn du mir nicht zugleich sagst, was du in diesem Hause zu suchen hattest. Hütigst dein Aufführen und geh du allein schon, war zu lästerlich. Ich will euch ja alles vom Anfang an gestehen, aber gebt mir eine Sekunde zum Atemschöpfen, Herr. Schöpf und gesteh. Da mich euer Gnaden hierher in die Stadt schickten, damit ich alles für eure zukünftige Liebste vorbereite und ich mich also solcher Gestalt in der Macht sah, nach eigenem Ermessen Diener aufzunehmen, kam mich die unziemliche Lust an, auch einmal den großen Herrn zu spielen. Also legte ich eurer gnadenste Kleider an und kutschierte in der Karosse herum und tat, als wäre ich der vornehmste Kavalier, der jemals 4 Räder unter dem Hinteren gehabt hat. Wie ich dieses lustige Gaukelspiel also just mit voller Pracht betreibe, schneit mir eine alte Kuppelmeisterin ins Haus und berichtet mir, dass ich ein vornehmes Demoiselchen in mich verliebt habe und ohne meines Zutuns kein Aug mehr im Bett zubringe. Und wer war diese Demoiselle? Wie schon gesagt, Herr, ein vornehmes Fräulein vom Land, die Lenora heißt und hier in diesem Hause wohnt. Hör zu, mein Schurke! Wenn du mich jetzt so harcelieren willst, bist du ein toter Mann! Wie könnte ich euch nur belügen, Herr? Jedes Wort, das ich euch sage, ist wahr. Es ist doch bloß der Verliebtheit dieser Person anzurechnen, dass ich die Kleider eurer Gnaden nicht schon längst ausgezogen habe. Nehmt mir's doch nicht von übel, Herr. Aber ich dachte, euer Gnaden würde gewiss nicht zu sehr erzürnen, wenn euer alter, treuer Diener sein Glück darin gemacht hat. Weiter, weiter. Nun, wie schon gesagt, so ließ diese Alte nicht locker. Pries mir ihren Schützling in allen Farben und Stellungen, sodass ich endlich ja sagte. Deshalb habe ich meine Braut heute 2-mal besucht und um 4 soll die Hochzeit gehalten werden. Und wie heißt die Dame, sag's noch einmal? Lenora. Und wohnt in diesem Haus? Ja, Herr, hier im Hause ihres Vaters. Für gewöhnlich wohnen sie auf dem Land, aber dieses Quartier halten sie stets für ihre Besuche in der Stadt bereit. Das genügt. Du bist ein Verbrecher. Du musst sterben. Aber Gewalt erschont mich. Ich habe doch nichts Böseres getan, als meines Herrn Kleider angelegt. Soll ich etwa wegen das bisschen Sand und Seide ein Kind des Todes sein? Eure eigenen Diener auch werden es euch bezeugen können, dass ich vor diesem Frauenzimmer keinen ruhigen Augenblick gehabt habe. Du sollst nicht glauben, dass du für deine albernen Taten sterben sollst. Aber für deine verlogenen Worte wirst du mir büßen, mit denen du eine unschuldige Dame von Rang in ein schiefes Licht gesetzt hast. Halt um Gottes Willen ein, Herr! Wenn's nicht wahr ist, was ich euch gesagt habe, will ich den Henker meinen Strick ums eigene Geld bezahlen. Haltet aus! Seht, da kommt der gute Aff. Er mag's euch auch bezeugen, dass ich kein einziges Wörtchen gelogen habe. Herr, er ist nirgends zu finden. Hierher, du Viehhund, und bekenn mir frisch die Wahrheit, oder ich... Ist es wahr, dass das Fräulein dieses Hauses in Henrik verliebt ist und noch heute mit ihm Hochzeit halten will? Freilich ist es wahr, Herr, aber ich kann nichts dafür. Ich habe sie doch selbst sagen hören, dass sie aus Liebe zu ihm 1000 schlaflose Nächte gehabt hätte. Und ich habe auch gesehen, wie sie ihn geküsst hat. Oh, das war nicht ohne. Und dann, was sie sonst noch getrieben haben, das wissen nur sie selber. Ah? Hört ihr nun, Herr, dass ich nicht lüge? Ich habe auch noch irgendwo ihr Bildchen in der Hosentasche. Ob ihr es glaubt oder nicht, euer Hochwohlgeboren, sie hat es mir als ein Liebespfand verehrt. Zeig her! Himmel, sollte es möglich sein? Steht auf, ihr beide, euch soll Böses widerfahren. Was soll ich mir denken? Was soll ich sagen? Was soll ich dagegen tun? Gibt es auf der Welt eine Treue, die so groß ist, dass man sie der meinen vergleichen möchte? Ist jemals ein Unglück unvermuteter hereingebrochen? Ist jemals Ein Frauenzimmer mehr habil in ihrer Verstellungskunst als diese Lenora gewesen. Mein Herz ist von Trauer und Verbitterung so gewürgt, mein Hirn so überaus verwirrt, dass ich beim besten Willen nicht weiß, welche Resolution ich nun treffen soll. Ich will in ihr Haus einbrechen und sie aufopfern, diese Verräterin. Kein Mensch, kein Gericht wird mir das zur Last legen. Allein sollte ich es übers Herz bringen, die zu morden, die ich doch noch kürzlich wie meine eigene Seele geliebt habe? Nein, leben soll sie. Und das soll ihre größte Strafe sein. Ich aber will mich selbst umbringen. Dann hat sie die Schande und die größte Verachtung, die es für einen Menschen gibt. Andererseits, was schert sich ein so niedriges Gemüte um die Schande? Eine, die sich nicht geschämt hat, ihr Treuversprechen zu brechen und sich obendrein in so einen Kerl wie meinen Lakaien verliebt hat, wird über meinen Tod höchstens lachen oder sich gar freuen. Nein, nein, nein. Ich will tun, als scherte ich mich keinen Pfifferling darum. Und Henriks Verliebtheit will ich außerdem noch befördern, obgleich sie nicht einmal gut genug für ihn ist. Wer gehört Henrik? Weißt du, wer deine Liebste ist? Mir schwant etwas, Herr. So, schwant's dir, Bursche. Nun denn, so will ich dir ganz und gar sagen, es ist eben dieselbe, mit der ich Hochzeit halten sollte. Ach, Herr, Verzeihung meiner Treue, ich habe sie bis jetzt nicht angerührt. Ich stehe von meinen Ansprüchen ab. Nein, nein, Henrik, bleib nur bei deinen ehrbaren Absichten. Nein, Herr, das wäre ja viel zu kanaillisch von mir, so einen braven Herrn zum Hahnrei zu machen. Du machst mich nicht zum Hahnrei. Nein, Herr, ich bin ja viel zu gering, um euch den Rang abzulaufen. Sogleich will ich zu ihr hingehen und mich offenbaren, wer ich in Wirklichkeit bin, und ihr sagen, dass ihr furchtbar zornig geworden seid. Ihr könnt mir glauben, wenn sie das hört, ist sie im Handumdrehen gefügig und ihr könnt doch heute alle Hochzeit halten. Schau, Henrik, ich habe eben nicht so viel Ambitionen als du gezeigt. Und deshalb ist es so gekommen. Mach du nur gute Miene und sie wird noch heute deine Frau werden. Ich werde deine Liebe in jeder Weise befördern. Denn wie anders könnte ich mich an ihr rächen? Nein, Herr! Eher will ich sterben, als meinen eigenen Herrn ausstechen. Schön, Henrik, wenn du nicht willst, dann lass ich ihm den Arsch hier aufputzen und ihn seinen Weg zu diesem Glück machen. Ja, will er nicht. Ich will schon. Nichts da, die Gans ist zu fett für dich. Will sie der Herr nicht haben, so bleibt er nicht denn doch im Haus. Ihr könnt euch ja abwechseln. Ihr könnt sie ja zwischen euch zwei legen. Ja, bitte. Wie ich gemerkt habe, nimmt sie ja alles mit Dank an. Meinetwegen borg sie ihm von Zeit zu Zeit. Ja, bitte. Da. Ich bin ganz verdammt jaloux. Jaloux? Aber wenn der Herr mir selbst von Zeit zu Zeit die Ehre antun will. Danke, Henrik. Ich will dir keineswegs mehr ins Gehege gehen. Bleib nur bei deinem Vorhaben. Und lass dir vor allem nicht anmerken, dass ich mit dir gesprochen habe. Ich will dir 100 Reichstaler schenken, nachdem du mit ihr gehochzeitet hast. 100? Schalu! Kann ich aber auch gewiss sein, dass euer Gnaden mit mir nicht scherzt? 50! Ach, Henrik, kannst du das nicht begreifen, dass ich mich an ihr nicht besser rächen könnte, als sie mit meinem eigenen Diener zu verheiraten? Ja, aber wenn das ans Licht kommt, dass ich nur ein armer Bedienter bin, ich werde sicher dafür bestraft werden. Keinesfalls. Ich werde mich deiner Sache annehmen. Und jeder Mann, der von ihrer Untreue und Lüderlichkeit hört, wird sich über ihre Schande nur freuen. Ja, ich glaube auch, dass sie mir nicht ganz ungewogen ist. Henrik, es wird dich ja nicht verdrießen, wenn ich euch von Zeit zu Zeit besuchen komme. Du Saubär! Ah, Basta jetzt! Macht euch das später aus! Kommt! Ja, schlag! Ja, schlag! Und dann! Schlag! Meines Handelns euren Zorn fallen lasst. Es ist mir nicht um die Kleider zu tun, Pernilla. Aber was mich ärgert ist, dass du gerade jetzt, wo im Haus so viel zu tun ist, nichts als Possen und Gaukeleien anstellst. Verzeiht, aber ich mag das bestimmt nicht aus närrischem Übermut. Nein. Oh, ich glaube, dass dir das Fieber, das du hattest, noch nicht aus dem Leibe ist. Am besten wird sein, du gehst auf deine Kammer, legst dich hin und trinkst Fliedertee. Ich möchte wahrhaft wissen, wozu du solchen Aufwand treibst. Ich werde dadurch mein großes Glück machen. Hier gegenüber wohnt nämlich ein junger Herr, der ebenso reich wie närrisch ist. Und das soll heißen, dass er steinreich ist, denn der tut so verrückt. Ja, wie ich noch niemals einen Menschen verrückt tun gesehen habe. Dieser nun bildet sich ein, ich sei eine vornehme Dame und macht mir seine Amour. Pernilla, du weißt, ich tulle in meinem Hause nicht die mindeste Koketterie. Warum tust du das? Ist es Geldgier oder Liederlichkeit? Oh, Fidon, du solltest dich schämen, Mädchen. Ich habe wirklich schon besser von dir gedacht. So ein Kerl fertigt dich mit einem Dutzend Talern ab und lässt dich laufen. Nein, Fräulein, bestimmt nicht der. Er hat mir die Ehe versprochen und wir werden heute, wenn ihr mich nicht im Glücke hindern wollt, um 4 Uhr heiraten. Das will ich bestimmt nicht, Pernilla. Allein, was wird folgen, wenn er draufkommt, dass du eine Kammerzofe bist? Oh. Da habe ich gar keine Angst. Der Kerl läuft an der Leibstange. Er ist in meine Person so überaus verliebt und hat mir die Ehe versprochen, ohne auch nur irgendwie sich um einen Stand oder Vergangenheit zu erkundigen. Also betrüge ich ihn ja nicht, sondern er sich selbst. Also schön, wenn du es wagen willst, dann tu's. Aber ich fürchte, mein Vater wird bald hier sein. Wird er sehr bald kommen, wohlgeborenes Fräulein? Als ich von unserem Lustschlösschen abreiste, meinte er, er würde sofort nachkommen. Folglich müsste er noch vor Abend hier sein. Maßen ja auch meine Hochzeit für diesen Zeitpunkt anberaumt ist. Aber sag, wer ist denn dieser junge Herr, der sich so in dich verliebt hat? Er wohnt in dem Haus, welches dem unseren gegenüber liegt. In welchem, sagst du? Da, in diesem gegenüber. Du spinnst, Mädchen. Du hast ihn vielleicht herauskommen sehen, aber wohnen kann er unmöglich darin. Dieses Haus gehört einem Herrn Leander, soviel ich weiß. Ja, ja, wohlgeborenes Fräulein, das stimmt schon. Er heißt Leander und seine Verwandten haben ihn an eine andere verlobt. Aber er mag sie nicht, weshalb uns auch so mit unserer Hochzeit beeilen. Es ist, wie ich gesagt habe. Du hast das Fieber noch im Leibe stecken. Nein, es stimmt gewiss, was ich sage. Frau Magilona, die im Hinterhof wohnt, mag es euch bezeugen, dass Herr Leander, der in diesem Hause wohnt, mir die Ehe versprochen hat. Magilona! Magilona! Komm noch einen Augenblick her. Magilona, ist es nicht wahr, dass ich mit unserem Nachbarn Herrn Leander verlobt bin? Ei, freilich. Ich bitte euch, mein Herzensfräulein, seid ihrem Glück nicht im Wege, hindert es nicht. Hat sie euch nicht lange genug treu und brav gedient? Durch diese Heirat wird sie zu großem Wohlstand kommen, eine vornehme Frau werden und, das kann ich euch versichern, euch ewig dankbar sein. Sagte, habt euch untereinander ausgemacht, mich zum Narren zu halten? Das Fräulein mag mich aufs Grausamste bestrafen lassen, wenn auch nur ein Wort der Unwahrheit in meiner Rede war. Und er heißt Leander, sagst du? Wohlgeborenes Fräulein Leander. Und wohnt in dem Haus gegenüber? Na, gewiss, obgleich er sonst meistens auf dem Lande lebt. Aber was ist das für ein Ring, den du da in deinem Finger stecken hast? Den bekam ich heute von ihm als Treuezeichen. Oh Himmel, eine Hand, mir schwinden die Sinne. Ich nicht immer gesagt, dass da etwas schief gehen wird. Da haben wir es jetzt. Mir schwant etwas. Ja, zweifellos. Es ist sein Ring. So unglaublich diese Geschichte anfangs auch schien, so wahr ist sie doch auch. Kann der Himmel höher strafen? Wie oft habe ich mich geweigert zu heiraten? Die besten Partien habe ich ausgeschlagen. Keiner war mir recht. Und jetzt muss es ausgerechnet dieser abscheuliche Leander sein. Hör zu, Pernilla. Du sollst... Du musst es wissen. Die Person, die du liebst und heiraten willst, ist just dieselbe, mit der auch ich verlobt bin. Nein, verlobt war. Dachte ich's doch, aber Fräulein, ihr übereilt euch vielleicht. Kann es nicht doch ein Irrtum sein? Wie wollt ihr das so genau wissen? Wie das wissen? Genügt dir nicht, dass er mir erst unlängst erzählte, er habe dieses Haus hier gekauft? Genügt dir nicht, dass er für gewöhnlich auf dem Lande lebt, Leander heißt und nur fallweise in die Stadt kommt? Und zu allem Überfluss dieser reizende Ring, den du da als Zeichen ewiger Treue an deinem Finger stecken hast. Mich trifft der Schlag, wohlgeborenes Fräulein. Und ich vergehe vor Hass. Ach, Fräulein, ich bring mich um, ich tu mir was ab. Nichts wirst du dir antun. Das lass nur schön bleiben. Ich überleb's nicht, Fräulein. Das musst du wohl. Dein Leben wird mir die beste Vergeltung an Leander sein. Mein eigenes Dienstmädchen soll er zur Strafe in seinem Bett finden. Ja, aber wie um Himmels Willen ist es euch zugestoßen, mit so einem Schurken verlobt zu werden? Ich war vor ungefähr 6 Wochen mit meinem Vater in der Stadt, um einzukaufen. Leander sah mich bei einem Spitzenhändler, verliebte sich sofort in mich und hielt zugleich um meine Hand an. Eine Liebe auf den ersten Blick. Ja, so schien's. Aber wie du siehst, verliebte sich an allen Ecken und Enden auf den ersten Blick. Ah, ich erzähl gar nichts weiter. Mein ganzer Leib brennt vor Rachsucht. Tut, was ihr wollt. Aber heiratet nur sogleich. Ich fahre stracks auf mein Land Chaussier zurück. Und ich komme mit. Wäre ich doch niemals in diese verwünschte Stadt gekommen, wo ich doch nichts anderes erreicht, als mein gutes Fräulein zu berauben. Wenn du nur ein Fünkchen Esteem und Zuneigung für mich hast, dann bleibst du hier und spielst die Komödie zu Ende. Lerner muss dein Mann werden, verstehst du? Ja, sowieso. Tu, als ob nichts geschehen wäre. Spiele deine Rolle so weiter, wie du sie begonnen hast. Ich würde sterben, wenn mir meine Rache nicht gelänge. Sterben, wohlgeborenes Fräulein, das sollte meine Treue nicht aber. Kein Aber. Tu, was deine Herrin dir sagt. Ich fliebe als das. Ich habe meine Rache. Und du hast dein Geld. Und ich meine 400 Taler, du Kindskopf. Komm schon, willst du dein Fräulein sterben lassen? Das ist gut. Ich will dir also nochmals vorsagen. Meine ganze zukünftige Wohlfahrt besteht darin, dass du deine Rolle aufs Vortrefflichste weiterspielst. Denke nicht an mich. Denke an die Geldmittel, die dir durch diesen Kerl zufließen werden. Wenn es das wohlgeborene Fräulein so sehr wünscht, dann will ich diese Komödie aufs Schönste fertig spielen. Was bist du deinem Fräulein wohl schuldig, Perlilla? Das ist sie wohl. Also geh jetzt hinein und führe meine Befehle aufs Treulichste aus. So stark meine Liebe war, so stark ist jetzt meine Verbitterung. Denjenigen, welchen ich zuvor wie meine eigene Seele liebte, hasse ich jetzt unter allen Menschen auf Erden am meisten. Tu, wie ich gesagt habe, und bleib im Haus. Wer spricht da? Er selbst, der schändliche Verräter? Ist das nicht Lenora? Ei, läuft sie mir gar davon? Das tugendsame Fräulein, fürchtet sie meinen gerechten Zorn? Wohlgeborener Junker, wie sollte ich tugendhaft sein, wenn ihr doch selbst alle Tugend für euch gepachtet habt, sodass für uns andere davon nichts mehr übrig bleibt? Ja, seht ihr, da ist sie, die keusche Susanna. Pfa! Ja, seht ihn, da ist ja der keusche Josephita. Wie ich euch bewundere, mein Fräulein. Wie mich das freut, könnt ihr euch denken. Kennt das Fräulein vielleicht dieses Medaillon da? Nicht, wenn ihr es in der Hand haltet, Herr. So habt ihr es zurück. Kennt der Herr vielleicht dieses Bild? Ja, leider. Ach, seht, da liegt es. Und hier liegt eine Tabakdose, die ihr mir geschenkt habt. Und hier euer Armband, behaltet den wertlosen Kram. Und hier liegt ein Stock von euch. Behaltet ihn mitsamt seinem falschen Goldknauf. Und hier haben wir die Orgel. Und hier eure Liebe und Treue. Hebt sie euch auf und bewahrt sie. Und hier die eure. Nehmt sie, bevor sie kalt wird. Adieu, geschätztestes Fräulein. Und grüßt euren Erzeuger. Adieu, wohlgeborener Junker. Et bon appétit. Was für ein schamloses Mensch. Anstatt sich in die Erde zu verkriechen, wird sie obendrein noch frech. Aber Gott sei Dank bekomme ich eine ordentliche Rache. Was wird sie nur für Augen machen, wenn sich ihr Herz allerliebster in einen ordinären Lakaien verwandelt? Mir scheint, hier hat's Stunk gegeben. Flucht! Ich muss in einem Fort an diesen verwünschten Henrik denken. Wer macht euch heutzutage seinen wohlverdienten Wohlstand? Bah! Ist auch ein meisterlicher Sprung. Ein Satz und sein kleiner Dreck ist ein besserer Kavalier. Hat er denn mehr Verdienste als ich? Ich hab genauso lang und genauso treu gedient wie er. Ich sehe genauso hundsfältig aus wie er. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Ach was, ich will mich dreinfinden. Bekomme ich doch 50 Reichstaler dafür? Das ist mehr als ein gebratener Kuhfladen. Vielleicht steige ich ja später auch in dieses Spiel. Das heißt, in dieses Bett ein. Dieses Mausekätzchen scheint mir ja eine zu sein, die mit einem nicht genug hat. Teufel noch einmal. Ich wäre heute gar nicht abgeneigt. Vielleicht sehe ich die Kupplerin und besteck sie. Ich werde einmal durch Schlüsselloch spitzen. Ein Kuckuck muss in dieser Art geblieben. Hat den Kerl nötig, dann steckt er stets irgendwo im Rücken. das Schwer. Steht doch dieser Galgenschwengel nicht da vor meinem zukünftigen Stadthaus und spitzt durch Schlüsselloch meiner Frau in den Busen. Man möchte gar toll und rasend werden. Ah! Oh, zum Geier! Wer reißt an mir herum? Schatz, Schatz! Wirst du deine Nase fernhalten? Au! Au! Das ist ein Henrik. Fort von hier, sag ich! Das ist was Böses, man darf doch wohl noch auf der Gasse stehen! Ja, aber nicht vor meinem Haus! Ich weiß gar wohl, wann du dein liederliches Auge durch Schlüsselloch wirfst. Avanti! Oder ich lass dich vom nächstbesten Henker aufknüpfen. Du, mich? Ja, ich dich! Und zwar präzise hier vor dem Schlüsselloch da. Allen anderen Luxern zum Schreck und Exempel. Du armer Teufel, du! Dazu hast du ja gar keine Macht! Sapperment, ich, ein Mann auf einer halben Tonne Gold, ich sollte nicht die Macht haben, einen so gemeinen Hausknecht wie dich hängen zu lassen. Du krummbeinige Meerkatze, du! Selbst wenn du eine goldene Weltkugel unter deinem Arsch hättest, du siehst immer noch aus wie ein Lakai. Es gibt schon noch Unterschiede zwischen reichen Lausern und wirklich vornehmen Herr. Dass ich nicht lache. Ja, lach dich nur aus. Der Unterschied bleibt ja doch. Gar nichts bleibt. Du sollst nur sehen, wenn ich so einem vornehmen Herrn das Geld abgaunere. Wer höher ist, er oder ich? Seinen Titel mag er ruhig behalten, um den reißt sich in aller Welt kein Hund, aber ums Geld wohl. Ich mag dabei ganz bescheiden Henrik heißen, wie zuvor. Die Hauptsache ist und bleibt das Geld, das mir in den Rocktaschen klingelt. Yes. Ja? Was siehst du? Vornehmer bist du auch nicht. Freilich bin ich das. Stell dir mal vor, du triffst zwei Leute auf der Straße. Der eine fährt in der Kutsche und der andere geht, wenngleich zur rechten Hand des Kutschierenden. Welcher von beiden kommt dir vornehmer vor? Der in der Kutsche. Das meine ich auch. Nun musst du aber wissen, dass dieser Fußgänger ein armer Flohbeutel von Seigneur ist und der in der Kutsche ein reicher Handwerksmann. Der eine ist dem Titel nach vornehm, der andere aber wirklich. Und deshalb werde auch ich, nachdem ich dieses Frauenzimmer hier geheiratet habe, vornehmer sein als mein Herr. Denn sie ist um einiges reicher als ihr. Jawohl, Bursche, das gilt auch für dich. Nein, das will mir nicht in den Kopf hinein. Arf. Wenn ich 20 Reichstaler gebe und dein Herr gibt dir bloß 15, bei wem wirst du dann dienen? Bei dir natürlich. Da blitzt es jetzt in deinem Hirnkasten. Ja, 50 und 20. Aber das sage ich doch nur wegen des Beispiels. Verschwind und lass deine Augen vor diesem Haus. Hopp, Springbursch. 50 und 20, stracks. Ich weiß schon, was ich tun werde. Anfangs werde ich mich meiner Koketten in allen Stücken und Tücken fügen. Werde ich aber fest im Sattel, dann ziehe ich die Zügel an. Und dann mag mein Rösschen nur dahin tanzen, wo ich hin will. Ich verstehe mich schon. Auf die edle Reitkunst habe ich das Geld hier erst einmal in der Hand. Dann mag es hier ganz genau so ergehen, wie es denen gebührt, die sich auf solche abenteuerliche Allianzen einlassen. Wenn sie unbedingt eine vornehme Dame werden will, meinetwegen. Aber sag, wo ist er denn jetzt, dieser Leander? Er beurlaubte sich gleich nach der Trauung, versprach aber abends wieder hier zu sein, um seine Braut heimzuführen. Spott und Verdruss habe ich gelitten. Aber jetzt habe ich eine Rache, die sich sehen lassen kann. Komm, Magellona! Nein, Herr! Gar so wohl fühle ich mich in meiner neuen Haut gerade nicht. Obgleich ihr es von mir verlangt habt. Ah, Schnickschnack! Du hättest mir keinen lieberen Dienst erweisen können, Henrik. Aber warst doch meines wohlgeborenen Herrn, liebe Braut. Jawohl, meine liebe Braut. Und für diese so große Liebe will ich auch jetzt mit dir belohnt sehen. Hätte ich diese Rache nicht bekommen, wahrhaftig, ich würde mich noch an ihrem Herrn Papa in der gröblichsten Weise von der Welt vergriffen haben. Frechheit! dieses alten Gauners mich an den Ärmeln einer solchen Unnatur heften zu wollen. Es ist nicht zu beschreiben, wie sich doch so ein Frauenzimmer verstellen kann. Aber ist sie wirklich so bemittelt, wie sie vorgibt? Bemittelt? Reich wie eine Tochter des Krösus. Tja, Bursch, du hast dich in ein Nest mit goldenen Federn gesetzt. Aber der Himmel weiß es, mir war nicht um ihren gewiss nicht zu verachtenden Reichtum zu tun. Ihre Person allein hat es mir angetan. Henrik, wenn du gesehen hättest, mit welcher Ehrbarkeit sie sich im Hause ihres Vaters aufgeführt hat, ich würde jeden umgebracht haben, der etwas Nachteiliges über sie gesagt hätte. Das glaube ich, Herr. Ach, ja. Aber ich werde schon die Zügel stramm ziehen, wenn ich meinen Hintern erst an den Sattel gewöhnt habe. Aber trotzdem zittere ich vor dem ersten Zusammentreffen mit Ihrem Vater. Wahrscheinlich tobt er gewaltig und lässt mich in den Arrest stecken. Keine Angst. Ich will vorerst mit diesem Signor Hieronimo reden und ihm das luderhafte Benehmen seiner lieben Tochter schildern. Darauf kommst du hereingeschneit in deiner Lakaienlivree, versteht sich, und erzählst ihm deine wunderbare Geschichte. Red ihn auch immer fein mit lieber Schwiegerpapa an. Entweder erhitzt er sich gegen dich, geht in die Luft und schlägt aus dem Mond Steinbrocken, oder er zieht vom Leder und will dir an den Leib. In letzterem Fall will ich dir wie ein ehrlicher Mann beistehen. Es wird dir kein Bartstoppel gekrümmt werden, ja. Henrik. Doch, wann triffst du sie wieder? Nach der Trauung ließ ich sie für eine Weile allein, versprach aber, am Abend wiederzukommen, um sie in mein Haus zu führen. Ich sage euch, ich hatte keine geringe Mühe, von ihr loszukommen, denn sie ist verliebt. Wie ein Rattenweibchen. Und ich glaube, sie sieht jede Minute von der Uhr ab, bis ich wieder bei ihr bin. Das ist doch die schrecklichste Geschichte von der Welt. Unsere Nachkommen werden es für eine Fabel halten. Ich möchte unsinnig werden vor Ärger. Aber Gemach, da kommt ja eben der werte Signor Hieronimo. Spring und behurtige dich hinein in deinen Lakai. Jetzt wird's ernst. Mein Töchterchen hat mir durch einen reitenden Boten zu wissen gegeben, dass meine Anwesenheit hier in der Stadt von sofortiger Bedeutung wäre. Nun, ich begreife vorläufig keinen Tau von dieser berittenen Hast. Was soll's, was wird schon sein? Weiß Gott, ist er etwa bange, nicht zeitig genug ins Brautbett zu kommen? Teufel, muss doch diese sogenannte Jungfernschaft ein juckendes Ding sein. Aber sehe ich da nicht gar meinen lieben Eidan, den Herrn von Leander? Ma vor, er ist es in der Tat, wird der Serviteur, herzliebster Eidam, welch ordentlicher Zufall, euch so à la Bonheur zu treffen. Habt ihr wohl schon mit meiner Tochter gesprochen, seit sie hier in der Stadt ist? Ja, das habe ich. Aber warum jagt sie mir reitende Kuriers ins Trauterheim? Sie wird's wohl wissen. Wahrscheinlich hat sie ihrem lieben Papa was Wichtiges mitzuteilen. Na, wie das und davon solltet ihr nichts wissen. Nein, wir haben nur sehr kurz miteinander gesprochen. Na ja, das lässt sich denken. Ihr habt wohl vor lauter Schwebelei keine rechte Zeit dazu gefunden. Es bleibt sich ja immer und ewig gleich unter Verliebten. Au contraire, Signor Hieronimo, es ging ganz und gar gesetzlich zu. Ja, das glaube ich gerne, wenn ich die Gesetze der Liebe bedenke. Also hätte ich für jeden Kuss 1000, was sage ich, 100 Taler. Glaubt mir's, ich wäre ein steinreicher Mann. Sagen der Signor Hieronimo nicht das. Ja, aber jetzt Scherz beiseite. Weshalb die Eilpost Lenora? Das entzieht sich, wie gesagt, vollkommen meinem Wissen. Oh, ihr habt euch da eine Schalkhaftigkeit ausgeheckt. Nun, ich werde es von ihr schon erfahren. Ohne Zweifel. Ach, fürchtet ihr etwa, dass ihr zu spät ins Brautbett kommt? Ich mach vor nicht. Wie es unterdessen mit ihr steht, will ich lieber ungesagt lassen. Das glaube ich. Mir scheint, dass sie es bedeutend eiliger hat als ihr. Naja, wir Männer sind ja bei solchen Sachen denn doch nicht so Neulinge. Aber kommt, lasst uns jetzt ins Haus gehen. Tut mir leid, ich habe in diesem Haus nichts zu bestellen. Also Herr von Leander, das ist nun wirklich nicht die rechte Zeit für Späße. Kommt, es wird Abend, lasst uns jetzt hineingehen. Gewiss habt ihr eine neckische Surprise vor, aber alles hat seine Zeit. Signor, ihr werdet noch verwünscht viel neckische Surprisen erleben, wenn ihr nur einmal mit eurer Tochter redet. Nein, sie wird doch nicht gar vor meiner Ankunft geheiratet haben. Doch, geehrter Signor. Aber das darf man doch nicht, welche verdammte Eile mit ihr da zu Werke gegangen ist. Ich? Na, etwa nicht. Ihr seid doch ebenso daran beteiligt wie meine Tochter oder wie... Wenn ihr es genau wissen wollt, so habe ich an dieser Lustbarkeit nicht den geringsten Anteil. Also zum Kuckuck will er mich foppen. Wenn hier jemanden foppt, dann ist das eure saubere Frau Tochter und nicht ich. Verstanden, Signor Hieronimo? Moment. Sagtet ihr nicht zuerst, dass ihr nur ziemlich kurz mit ihr gesprochen hättet? Und jetzt behauptet ihr, dass... Es ist wahr, dass ich mit ihr nur kurz gesprochen habe. Und am Ende dieser kurzen Kürzen hatte ich die außergewöhnliche Ehre, sie mit einer ausgesuchten Artigkeit zu bedenken. Ja, und die wäre... Geh in Teufels Hintern, du Schlampe! Wohin? Also was soll das, Alter? Senor, das Wort Eidam aus eurem Munde zerkratzt mir das Trommelfell aufs Grausamste. Verschont mich bitte mit dieser fragwürdigen Titulatur. Herr Leander, habt ihr nicht selbst um meine Tochter angehalten? Wird nicht geleugnet. Und seid ihr mit ihr verlobt worden? Wird nicht bestritten. Na also dann, seid ihr mein Eidam und Schwiegersohn? Der Teufel ist euer Eidam, nicht ich. Und ihr seid des Teufels, Herr Leander. Wollt ihr mir so kommen, so will ich mit euch prozessieren, bis ihr keinen Heller mehr im Beutel habt. Zu spät, mein Bester. Euer Prozess ist bereits verloren. Was soll denn der Unsinn? Mein Prozess verloren. Eure Tochter wird euch schon berichten. Sprecht bloß schnell mit ihr. Ich glaube, ihr müsst euch gestritten haben. Tja, so ungefähr sieht's aus. Weswegen denn gar? Senor, man will eurer Tochter nicht zuvorkommen. Geht hin zu ihr, sie wird euch aufs Beste unterrichten. Ja, das werden wir gleich haben, aber eines bin ich gewiss. Meiner Tochter schuld ist es nie und nimmer, als ob ich mein eigen Fleisch und Blut nicht sollte kennen. Lenora, Lenörchen, die Sanftmut, die Bescheidenheit in Person. Die fleischgewordene Tugend. Zum Teufel auf mit euren Kapricen, Alter. Ja, Monsieur, mein Herr. Verschone mich mit diesem Titel, sonst... Verflucht und verwünscht bekomme ich nur aus diesem fatalen Traumkasten. Lenora, Lenörchen, Lenora, Lenörchen. Ich will, dass Sie diese Geschichte Ihrem Vater selbst erzählt. Denn lange kann sie auch ihm nicht vorenthalten. Und er wird ein paar ordentliche Ohrfeigen verabreichen und sie mit ihrem Lakaien in die weite Welt jagen. Was anders sollte er auch tun, der alte Senior? Herrgott auch! Was geht mich das alles noch an? Was red ich da noch viel darüber? Ich habe meine Rache genommen und will mit dieser Affäre nichts mehr zu tun haben. Ja, aber vorerst will ich doch noch meinen Henrik herbeirufen. Der muss sich dem Alten persönlich präsentieren. Das soll meinen Augen vergönnt sein. Ach, hätte ich sie nicht so sehr geliebt. Meine Rache wäre bestimmt nicht so scharf ausgefallen. Zu Hilfe! Komm und besorgt meine Weiche und Schuld! Aber bezichtigt nicht seine eigenen Missetaten. Wie wagt er es nur zu sagen, dass er eben erst in die Stadt gekommen sei? So muss es ein Geist gewesen sein, der sich heute Vormittag mit mir verlobt hat. Und das war ein Geist im Ring. Ich kann 10.000 Eide darauf schwören. Nun, dein Leander wird durch die Zeugenschaft braver, rechtschaffener Leute zu beweisen haben, dass ihm dies alles nur angedichtet wird. Denn, als Gott, ich fürchte, dass alles, was er davor bringt, nur eitle Ausflüchte sind. Bester Herr, der Notar, der den Ehekontrakt ausschrieb, ist doch noch im Hause. Wenn ihr uns gleich allesamt für ausgemachte Lügner haltet, ihm werdet ihr doch glauben, sofort laufen kriegen. Also wenn jetzt noch der Notar gegen ihn zeugt, dann weiß ich wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Aber erst hören, dann glauben. Bleibt nur schön hier, ihr beide. Ihr sollt meinen Händen nicht entgehen. Warum sollten wir fliehen? Mein Gewissen ist dran. Wenn es nur so wäre, wenn es nur so wäre. Bitte, Herr Notarius. Der Herr wünschen. Herr Notarius, ich beschwöre Sie, sagen Sie mir mit der Aufrichtigkeit, welche Personen Sie heute Nachmittag hier in diesem Hause verehelicht haben. Monsieur, hier steht die Braut. Sie mag es euch am besten sagen. Ja, schon gut, aber ich will es von Ihnen hören. Mit wem ist diese Person da verheiratet? Mit einem jungen Herrn, der hier in diesem Hause wohnt. Also das, Herr Notarius, ist unmöglich. Und ich sage euch, dass es wirklich so ist. Meint ihr etwa, dass ein Mann wie ich lügt? Oder glaubt der Herr, dass ich mit Sachen, die mein Amt zu zerfallen, üble Scherze treibe? Ja, meiner Seele, sie ist mit Leander verheiratet und der Kuckuck soll mir über die Augen wischen, wenn es nicht wahr ist. So eine verwunschene Geschichte. Sieh da, Monsieur Leonard, der Freund Leanders, der gegen euch alle Zeug. Oh, Monsieur Leonard, wollt ihr etwa behaupten, dass Leander erst diesen Nachmittag in die Stadt gekommen sei? Wollt ihr das etwa leugnen? Ich kann euch beweisen, dass er sich bereits heute Vormittag mit meinem Dienstmädchen verlobt hat. Und ich kann euch beweisen, und das mit meinem Eid, dass er heute Vormittag noch 2 Meilen hier war. Oh, Monsieur, ich habe jedenfalls heute Nachmittag zwischen ihm und dieser Jungfer einen Ehekontrakt verfasst. Wunder über Wunder. Du liebe Güte, was ist denn das für eine Zauberposse? Meine Tochter beschuldigt Leander der Untreue. Leander beschuldigt sie desgleichen. Es gibt wichtige Zeugen gegen sie. Andererseits gibt es genauso viele wichtige Zeugen gegen ihn. Ich verliere bei dieser Rätselknackerei noch mein letztes Quäntchen hier. Herr Hieronymo, in dieser Sache gibt es nur ein einziges probates Mittel. Wir konfrontieren die beiden Parteien. Der Schlag soll mich auf der Stelle treffen, wenn da nicht irgendein Irrtum im Spiele sitzt. Bleibt alle hier. Ich will Lerner und seine Leute aus dem Hause holen. Zauberpost! So, und jetzt seid alle mal still und hört mir gut zu. Sagt, wagt ihr zu behaupten, dass dieser Herr sich mit euch verheiratet hat? Nein, Monsieur. So etwas habe ich niemals behauptet. Ich kenne den Herrn gar nicht. Das ist ein anderer. Nun schön. Und du, Henrik? Henrik! Sag, bist du mit diesem Fräulein verheiratet? Nein, Monsieur, die kenne ich überhaupt nicht. Aber wenn ihr wissen wollt, wer meine Liebste ist, da steht sie. Und ihr will ich mich nun offenbaren, sie auf allen Vieren um Verzeihung bitten. Auf allen Vieren. Euer Hochwohlgeboren, zürnt mir nicht, dass ihr mich aus dem Himmel meiner Herrlichkeit auf den harten Boden der Lakaienschaft geworfen findet. Bedenkt, wir sind alle nur Menschen. Und habt ihr mir nicht selbst dazu Mut gegeben? Oh, ich hätte mich niemals erdreistet. Das könnte mir nicht einmal im tiefsten Traum einfallen, hätte ich gewusst, dass ihr bereits die Liebste und Verlobte von meinem lieben Herrn seid. Und dass der Mann, den ich mehr als den Wolf im Wald fürchte, euer Vater ist. Sag bloß, dass das nicht wahr ist! Du bist der Junker, mit dem ich verheiratet bin! Gnade vor Recht, schont mein Leben, euer Hochwohlgeboren. Oh Himmel, sowas muss wir erleben. Wo ich ihn narren wollte, narrte ich mich selbst. Und da bildete ich mir ein, einen großen Herrn erwischt zu haben. Aber was war's? Seine Kleider und was darunter steckte? Nicht mehr als meinesgleichen. Und für einen solchen Schmarrn bediente ich mich der Möblage und der Toiletten meines Fräuleins. Schönes Glück, das ich da mache. Himmel, Himmel, Himmel! Wie schnell man doch von der großen Dame zum Lakaien fallen wird. Dass dir doch der Teufel in den Leib fahre! Du bist nur ein Dienstmensch! So! Das hier für deine zwei Herrenhöfe! Und das hier ist für deine feinen Haare! Ja. Und das hier für deine feine Schwester, das Fräulein Finkel! Und das hier ist für deine feine Könnt ihr jetzt wohl stille sein hier? Hört zu! Eure Herrschaft will von euch eine Sache wissen! Aber vorher reiße ich ihm seine Augen aus. Und vorher zerpflück ich sie noch wie eine Fliege. Und ich befehle euch, stille zu sein und uns den Zusammenhang der ganzen Sache zu erklären. Ich dachte, dieser Schinderknecht sei ein vornehmer Herr. Und ich dachte, diese Backofenhexe sei ein vornehmes Fräulein aus gutem Haus. Natürlich wusste ich, dass er ein Narr sei. Natürlich wusste ich, dass er eine Hure sei. Aber gerade seine Narrheit munterte mich dazu auf. Aber gerade ihre Verhurtheit munterte mich dazu auf. Er gab sich als ein Herr aus und nannte sich Leander. Sie gab sich als ihr Fräulein aus und nannte sich Lenora. Aber jetzt merke ich es, er ist bloß ein Stiefelknecht. Und mich überläuft's heiß und kalt, wenn ich daran denke, dass ich diesen Abwaschlappen geheiratet habe. Na, da sind wir wieder, was die Ursache zu diesem fröhlichen Krieg war. Sogleich bitte ihr einander um Verzeihung und erneuert eure Freundschaft. Aller Herz, liebste Jungfrau. Ich bekenne, dass ich wieder euch aufs Allergröblichste gesündigt habe, denn nichts auf dieser Welt dürfte mich so weit gebracht haben, an eurer Tugend zu zweifeln. Doch was konnte ich tun? Mein Kopf war von dieser wunderlichen Geschichte allzu verwirrt. Ach, liebster Leander, auch ich bitte dich mit Tränen um Verzeihung. Wäre meine Liebe nicht so groß gewesen, hätte auch meine Verbitterung nicht so weit kommen können. Hätte ich ihn nicht so sehr geliebt, wäre meine Rache nicht so ausgefallen. Wird sie mir wohl mein Versehen vergeben? Wird er mir wohl das Meine nicht anrechnen? Ich verzeihe ihr aus ganzem Herzen. Und ich werde ihm niemals etwas nachtragen. Kinder, könnt auch ihr mir verzeihen. Ach, teuerster Schwiegervater, sprecht doch nicht davon. Das, was euch erregt hat, hat auch uns verführt. Aber was fange ich jetzt bloß mit diesen beiden Schlingen an? Nur sie sind an diesem ganzen unseligen Durcheinander schuld. Liebster Schwiegerpapa, wenn es nach mir geht, so habe ich nichts anderes im Kopf als Eitel, Freude und Lustbarkeit. Im Grunde genommen sind die zwei doch brave und treue Diener. Warum sollten nicht auch sie glücklich sein, wenn wir sind? Kommt, lasst uns Frieden stiften zwischen ihnen. Und nun hört einmal beide gut zu. Ihr seid ein verheiratetes Paar, falls ihr das noch nicht wissen sollt. Vertragt euch deshalb, denn ihr seid keiner schlechter als der andere und damit basta. Nicht schlechter? Der hat mir doch ein Bein gestellt. Wer hat wen, oh du? Ihr seid einander nicht schuldig. Marsch, gebt euch die Hände. Und damit alles ein gutes Ende nimmt, ernenne ich Henrik zu meinem Verwalter. Und nun lasst uns eine anständige Hochzeit feiern. Kreuzappament! Diese Beamtung ist nicht schlecht, aber dennoch, vorher muss ich noch ein Brechmittel einnehmen, damit ich Pernillas Atem und Mitgift auskotze. Komm her, mein Schnäuzchen! Ich werde dir hinter diesen Kulissen Stantebede ein schweißtreibendes Mittelchen verpassen. Denn ich glaube, es ist höchste Zeit, dass du meine zwei Herren Witze ausschwitzest. Ah! Fernsehgeschichte geschrieben. Ernst Hinterberger.